Guten Tag. Was ist dran an der Geschichte? PR-Gag oder kann es tatsächlich sein, liegt das Grab der heiligen Familie einschließlich heiligem Nachwuchs im Jerusalemer Stadtteil Talpiot? Also ich glaube erst einmal, dass es sicherlich, wenn nicht ein PR-Gag ist, dann auch eine Sensationsmacherei ist und eben kein wissenschaftlicher Beitrag, der hier geleistet wird. Ich denke, in Ihrem Beitrag, den Sie da gerade vorgespielt haben, hat man ja schon die verschiedenen Argumente gehört. Das Hauptargument, das die Befürworter dieser These haben, ist ja eigentlich nur das eine, nämlich dass hier Namen auftauchen, die so auch aus der Bibel bekannt sind, aus dem Neuen Testament. Und das finden, soweit ich das augenblicklich überblicke, alle Experten einfach zu mager. Das beweist einfach erstmal gar nichts. Aber es ist ja doch eine eindrucksvolle Reihe. Jesus, Josef, Maria, also wirklich die gesamte heilige Familie. Ja, aber die sind natürlich jetzt auch hier ein bisschen in den Vordergrund gerückt worden. Da sind ja noch weitere Namen in diesem Grab vorhanden. Alle diese Namen insgesamt bieten das normale Spektrum der sehr typischen Namen in dieser Zeit. Das ist ein bisschen so ungefähr wie Schmidt, Meier und Müller in Deutschland. Und das ist eigentlich dermaßen allgemein und weit verbreitet, dass sie eigentlich gar nichts aussagen. Nun enthält die Geschichte natürlich jede Menge religiösen Sprengstoff. Das Grab Jesu gefunden zu haben, das wäre ja schon Sensation genug. Aber der Nachweis, dass Jesus einen Sohn gehabt haben könnte und möglicherweise dann Nachfahren des Herrn selbst unter uns leben, das würde natürlich die Grundlagen der christlichen Glaubenslehre erschüttern. Das ist ein Gedanke, mit dem hat ja auch Dan Browns ebenfalls verfilmter Bestseller Da Vinci Code oder auf Deutsch Sakrileg gespielt. Welche Sprengkraft kann Archäologie da haben? Also ich denke mir erst einmal, dass die Archäologie hier gar nicht so eine große Rolle spielt, sondern dass es wirklich ein Medienrummel ist, meiner Ansicht nach eine Sensationsmacherei. Keine seriöse Forschung, denn auch in der Präsentation der Daten werden ja die Gegenargumente nicht so sorgfältig diskutiert und auch vorgestellt, wie das in einer seriösen Forschung eigentlich gemacht werden müsste. Hier wird ja eigentlich eine Message rausgebracht und gepusht, ohne dass sie wirklich wissenschaftlich diskutiert wird. Was diese Beweise angeht, zum Beispiel die DNA-Untersuchung, die da erwähnt wird, besagt ja eigentlich nur, dass hier zwei Individuen nicht miteinander verwandt sind. Von der einen wird behauptet, sie sei die Maria Magdalena, auch das steht auf sehr wackeligen Füßen. Von dem anderen wird behauptet, es sei Jesus selber. Auch das, wie gesagt, eine Sache, die eigentlich unakzeptabel ist. Der Name Jesus, der also aus dem Alten Testament als Josua auch bekannt ist, ist sehr, sehr weit verbreitet. Und die Tatsache, dass hier zwei nicht miteinander verwandt sind, unter Dutzenden von Bestattungen, die in diesem Familiengrab niedergelegt worden sind, es handelt sich ja um ein Großfamiliengrab hier, das beweist eigentlich auch wieder überhaupt nichts. Beweisen würde ja nur der umgekehrte Fall etwas, wenn sich heraussteht, dass hier ein positiver Beleg ist, dass hier Leute miteinander irgendwie verwandt sind. Aber hier zu argumentieren, zwei seien nicht verwandt miteinander unter Dutzenden von Bestattungen, deswegen müssten sie miteinander verheiratet sein, ist vollkommen abwegig, meiner Ansicht nach. Deutschlandradio Kultur, wir sprechen mit dem deutsch-israelischen Archäologen Gunnar Lehmann über den Film des Hollywood-Regisseurs David Cameron, der behauptet, das Grab der heiligen Familie identifiziert zu haben. Herr Lehmann, lassen wir den Film ruhig auf uns zukommen, aber lassen Sie mich mal grundsätzlich fragen, kann Archäologie, können Archäologen Glauben zerstören oder Glauben festigen? Also erstmal ist das ja eine Sache, die in Israel immer wieder aktuell ist. Für jeden, der sich mit der Vergangenheit, so wie Archäologen, Vergangenheit Palästinas, Israels beschäftigt, der wird sich sofort immer in der Mitte einer Diskussion finden, die mit Glauben zu tun hat, die mit der Bibel zu tun hat und so. Deswegen haben wir uns schon sehr, sehr langer Zeit, wie Archäologen, Historiker und Theologen, mit dieser Frage beschäftigt. Welchen Beitrag leistet Archäologie zum Glauben? Kann sie Glauben zerstören, entkräften? Und das sind Dinge, die also schon seit über 100 Jahren diskutiert worden sind, wo auch Ergebnisse meiner Ansicht nach vorliegen. Grundsätzlich geht es ja darum, dass wir zwei, sagen wir mal, wissenschaftlichen deutsche Diskurse vor uns haben. Wir haben einmal den wissenschaftlichen Diskurs, wir müssen Dinge hier beweisen und belegen, diskutieren, kritisch bewerten und wir haben auf der anderen Seite Glauben. Und der Glaube an Jesus zum Beispiel braucht ja dieses Grab überhaupt nicht. Denn der Mensch, der wirklich glaubt, braucht nicht den Beleg, dass jetzt der Jesus da irgendwo niedergelegt worden ist in diesem Grab in Talpiot. Im Grunde genommen handelt es sich ja eigentlich auch, obwohl die diese Autoren des Films das nicht so sehen wollen, doch um eine These, die eigentlich gegen die Lehre der Kirche sich wendet. Denn wir dürfen nicht vergessen, der zentrale Punkt in dem Tod Jesu ist ja die Auferstehung Jesu. Das heißt, Jesu hat ja in der zentralen Lehre aller Kirchen, aller christlichen Kirchen, nie in dem Grab gelegen. Jedenfalls nicht länger als 3 Tage. Er ist ja wieder auferstanden. Und die Behauptung jetzt dieser Filmemacher, die diesen Jesus da gefunden haben wollen, das ist ja natürlich eine Behauptung, die jetzt sagen würde, Jesus ist nie auferstanden, er liegt da noch. In der Tat, und insofern hätte die Archäologie dann durchaus die Sprengkraft, Glauben zu erschüttern zumindest. Nun muss ich natürlich dazu sagen, dass ich es ablehne, jetzt diese sogenannten Experten, die in meinen Augen keine Experten sind, unter die Archäologie zu fassen. Denn wie gesagt, die Befunde dieses Grabes sind ja von denen, die jetzt mit dieser These von Jesus hervortreten, ja nie wirklich kritisch untersucht worden und nie wirklich kritisch diskutiert worden. Die haben hier eine Idee, und die wollen sie jetzt mit allen Mitteln publik machen, ohne die aber dann gleichzeitig auch wirklich kritisch zu diskutieren. Mhm. Überlegen Sie zum Beispiel einen Punkt. Jesus und seine Familie ist ja keine Familie, die in Jerusalem gelebt hat, sondern in Nazareth. Deswegen ist es eigentlich von uns aus sehr viel wahrscheinlicher, dass wir, wenn wir ein Familiengrab Jesu haben, dass das irgendwie in Nazareth wäre und eben nicht in Jerusalem. Mhm. Unbenommen die Tatsache, dass Jesus natürlich getötet worden ist in Jerusalem und dort auch bestattet worden ist. Herr Lehmann, Sie haben das gesagt, Archäologie und Glaube, das ist schon immer ein Spannungsverhältnis gewesen, da hat es immer Diskussionen gegeben. Mir fielen zwei Bücher dazu ein. Es hat in den Mitte der 50er Jahre ein Buch gegeben, das viele vielleicht kennen, und die Bibel hat doch recht, von Werner Keller. Das galt damals als eine Art wissenschaftlicher Beleg für Kernaussagen der Heiligen Schrift. Dann ist vor fünf Jahren, glaube ich, ein anderes Buch erschienen von zwei Archäologen, Israel Finkelstein und Neil Silberman, Keine Posaunen vor Jericho. Das wurde ebenfalls ein Erfolg und galt als eine Art Gegenthese zu Keller, dass nämlich eben viele biblische Geschichten aus archäologischer Perspektive klar widerlegen lassen. Wo steht denn zwischen diesen beiden Polen heute die Archäologie? Also leider ist es auch nicht so einfach wieder, und das ist auch unser großes Problem, denn dass wir, wenn wir Wissenschaft präsentieren wollen, immer eigentlich sehr viel Zeit brauchen und ein bisschen auch Raum brauchen zur Diskussion, die uns in der Öffentlichkeit, in den Medien oft da nicht zur Verfügung stehen, und da haben wir auch nicht die Geduld der Öffentlichkeit, immer so genau zuzuhören, wie man dazuhören müsste. Das ist immer ein großes Problem, wenn man wissenschaftliche Thesen vorträgt. Das ist sehr viel einfacher für solche Filmemacher mit sehr gewagten, meiner Ansicht nach blühenden Unsinn an die Öffentlichkeit zu kommen und an da wenig vorauszusetzen, auch keine Diskussion zu führen. Meiner Ansicht nach ist der Keller eine sehr populäre Publikation gewesen. Die zweite Publikation, die Sie genannt haben, Finkelstein-Silbermann, ist eine sehr seriöse, auch populäre, aber sehr seriöse Darstellung. Und natürlich ist es so, dass sehr viele Ergebnisse der Archäologie, aber nicht nur der Archäologie, auch der Theologie und der historischen Wissenschaften zeigen, dass einige Dinge, die in der Bibel dargestellt werden, so historisch nicht stattgefunden haben. Nicht? Das ist natürlich jetzt in 5 Minuten oder so nicht so erschöpfend darzustellen, aber wir haben hier eine Diskussion. Der Punkt ist aber doch zentral der, dass derjenige, der glaubt und glauben will, eigentlich sich nicht mit Wissenschaft beschäftigen muss, sondern mit einem Text, nämlich der Bibel, beschäftigen muss, von der er annimmt, dass dieser Text eine göttliche Offenbarung ist. Gunnar Lehmann, deutsch-israelischer Archäologe an der israelischen Ben-Gurion-Universität in Beersheba. Vielen Dank für das Gespräch. Alles Gute nach Israel. Danke. Und für unsere Hörer, die sich weiter damit beschäftigen wollen, nenne ich auch nochmal den Titel des Buches, das uns Gunnar Lehmann ans Herz gelegt hat. Israel Finkelstein und Neil A. Silberman, Keine Posaunen vor Jericho.